Guten Tag. Mein Name ist Azak. Ich bin auf dieser Station als Assistenzarzt tätig. Aufnahme spricht. Ich würde gerne. Könnten wir zusammen auf das Aufnahmegespräch hören? Natürlich, gerne. Ja, sind Sie damit einverstanden? Na klar. Okay. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Peter Schmidt. Herr Schmitz, könnten Sie Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, mein Vorname ist P wie Paula, E wie Emil, T wie Theodor, E wie Emil, R wie Richard. Ja. Nachname ist Schmidt, S wie Siegfried, C wie Cäsar, H wie Heinrich, M wie Martha, I wie Ida, D wie Dora. T wie Theodor. Herr Schmidt, wie alt sind Sie? Wann sind Sie genau geboren? Ich bin 71 Jahre alt. Ich bin geboren am 11. Januar 1955. Okay, wie groß sind Sie? Ich bin 1,80 Meter groß. Wie viel wiegen Sie zurzeit? Ich wiege ungefähr 80 Kilogramm. Okay, vielen Dank für diese Informationen. Was kann ich für Sie tun? Ich komme heute zu Ihnen, weil ich ungefähr seit 3 Tagen sehr starke Durchfälle habe. Seit 3 Tagen haben Sie Dusch. Durchfälle. Haben Sie Durchfall? Genau. Zum Beispiel, wie oft gehen Sie auf die Toilette? Ja, ungefähr so 7 bis 8 Mal. Haben Sie unangenehme etwas bemerkt, zum Beispiel überriechende oder Ja, das riecht sehr übelriechend, ja. Haben Sie Farbeveränderungen bemerkt? Nein. Okay. Haben Sie Fieber, Schüttelfrost, Nachtschweiß? Ich habe Übelkeit, ich habe auch etwas Fieber. Ich habe gestern gemessen, das war bei 38 Grad. Okay. Haben Sie Schmerzen? Ja, Bauchkrämpfe habe ich. Schmerzen. Wo sind die Schmerzen? Ganz Im Bauch, Bauch, Unterbauch. Unterbauchschmerzen. Rechtsseitig, linksseitig, welche Seite sind die Schmerzen? Beidseitig. Okay. Bauchschmerzen. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10? Wobei 10 unerträglich ist. Hier bitte. Wobei? Wie stark sind Ihre Bauchschmerzen auf einer Skala von 1 bis 10? Wobei 10 unerträglich ist. Okay. Ich würde sagen so 5 bis 6. Okay. Strahlen diese Schmerzen irgendwo hinaus? Na. Nein. Okay. Seit 3 Tagen haben Sie. Haben Sie Blut im Schuttul bemerkt? Nein, habe ich nicht bemerkt. Nein. Okay. Sie haben Übelkeit. Ja. Wie viel Mal haben Sie oder wie oft? Ich habe Übelkeit. Ich habe aber nicht erbrochen. Entschuldigung, ja, erbrochen, ja. Leiden Sie unter Blähungen oder Ja, auch. Aber der Durchfall ist sehr stark. seit 3 Tagen? Mhm. Gibt es jemanden in Ihrer Umgebung, der ähnliche Beschwerde hat? Nein. Niemand, okay. Haben Sie in letzter Zeit ungewollt ab oder zugenommen? Nein. Okay. Wie ist Ihr Appetit? Appetit ist weniger geworden jetzt. Mhm. Okay. Haben Sie an Ihrer Haut Farbe Veränderungen bemerkt? Nein. Okay. Leiden Sie oder haben Sie Husten, Atemnot? Nein, auch nicht. Leiden Sie unter Herzrasen, Herzklopfen, Herzstolpern? Nein, aber ich habe ein bisschen Schwindel, wenn ich aufstehe und wenn ich mich setze. Ich denke, ich muss mehr trinken. Sie haben speziell Nein, ich schwitze nicht, nein. Schwindel. Schwindel, Entschuldigung. Nein. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Nein, gar nicht. Okay. Haben Sie eine bestimmte Essgewohnheiten? Nö, ich esse eigentlich alles. Ja, zum Beispiel vegetarisch oder Nein. vegetarisch. Okay. Ja, schlafen Sie gut? Ich schlafe gut, aber ich muss jetzt ein, zweimal aufstehen, weil ich Durchfall habe. Mhm. Trinken Sie genügend Wasser? Ich denke nicht, ich muss mehr trinken wahrscheinlich. Mhm. Okay. Haben Sie früher ähnliche Beschwerden gehabt? So starken Durchfall habe ich noch nie gehabt. Okay. Sind diese Beschwerden nach einem bestimmten Essen aufgetreten? Haben Sie bemerkt? Nein, ich denke nicht. Zum Beispiel Milch Nein. oder Brötchen. Nein, ich habe nichts Besonderes gegessen. Haben Sie in letzter Zeit einen anderen Arzt aufgesucht? Nein, aber ich war im Krankenhaus vor ungefähr 2 Wochen. Vor 2 Wochen? War ich im Krankenhaus, ja. Warum? Ich habe eine Bronchitis gehabt. Vor 2 Wochen, ja, Bronchitis. Welche therapeutische Maßnahmen wurden bei Ihnen durchgeführt? Ich habe Antibiotikum bekommen. Mhm. Hatten Sie Problem nach der Antibiotikum? Hatte ich was? Hatten Sie Probleme nach der antibiotischen Behandlung? Nein, habe ich nicht gehört. Okay. Herr Schmidt, leiden Sie an irgendwelchen chronischen Erkrankungen? Ja, ich habe Bluthochdruck. Seit wann haben Sie Ich habe das das? schon seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren. Okay, noch etwas? Und ich habe Knieschmerzen, ich habe Arthrose in den Knien. Seit wann haben Sie diese Beschwerden? Ungefähr seit 10 Jahren. Gibt es noch weitere Erkrankungen? Das reicht schon. Was? Das reicht. Das ist schon genug. Ich habe falsch verstanden. Wurden Sie schon einmal operiert? Ja, mir wurde einmal der Blinddarm in meiner Kindheit rausgenommen. Okay. Noch etwas? Nein. Okay. Wurde bei Ihnen außer Bronchitis im Krankenhaus bleiben oder die stationär behandelt? Ja, ich war stationär. Ich war ungefähr 10 Tage im Krankenhaus. Ja. Außer genannten wurden bei Ihnen weitere stationär behandelt? Also ich war wegen einer Bronchitis im Krankenhaus. Ah, ja, ich verstehe. Okay. Herr Schmidt, nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf Medikamente ein? Ja, ich nehme für meinen Blutdruck nehme ich ein Medikament ein und für meine Schmerzen nehme ich auch ein Medikament ein. Könnten Sie mir die Namen von Medikamente sagen? Das ist einmal Amlodipin, 5 Milligramm. Okay. Wie oft nehmen Sie diese Morgens und Medikamente? abends. Okay. Dann nehme ich Ibuprofen ein, morgens und abends. Kennen Sie Dosierung von Ibuprofen? Ja, 400 Milligramm. Und ich nehme Pantoprazol ein, morgens einmal. Ja, kennen Sie Dosierung Pantoprazol? 20 Milligramm. 20 Milligramm. Okay. Sind bei Ihnen Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt? Nein, nicht, dass ich wüsste. Okay. Rauchen Sie? Nein. Ja, das ist sehr gut für Ihre Gesundheit. Trinken Sie Alkohol? Gar nicht. Okay, super. Bitte nehmen Sie die nächste Frage nicht persönlich. Das ist eine Routinefrage. Konsumieren Sie Drogen? Dafür bin ich zu alt. Wann und wie haben Sie konsumiert? Ich habe nicht konsumiert. Ich bin dafür zu alt. Ah, ja, okay. Keine. Gibt es in Ihrer Familie relevante Erkrankungen? Ich denke nicht, nein. Okay. Haben Sie Geschwister? Ich bin Einzelkind. Einzelkind, okay. Sind Sie verheiratet? Ich habe eine Frau, ja. Haben Sie Kinder? Ich habe drei Kinder. Sind Sie gesund? Ja. Gott sei Dank. Herr Schmidt, ich glaube, Sie Rentner sind, richtig? Ich bin Rentner, ja. Was haben Sie früher gemacht, als Arbeit, Ich als war beruflich? Altenpfleger. Okay. Mit wem leben Sie zurzeit? Mit meiner Frau. Okay. Sind Sie vollständig geimpft? Ja. Gut, super. Treiben Sie regelmäßig Sport? Ich gehe sehr gerne spazieren. Okay. Sind Sie in letzter Zeit im Ausland gewesen? Nein, ich war nicht im Ausland. Haben Sie Stress im Privatleben? Eigentlich nicht. Mir geht's gut normalerweise. Okay, sehr gut. Okay. Herr Schmidt, ich habe meine wichtigsten Fragen gestellt. Möchten Sie noch etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen an mich? Nein, ich möchte aber, dass Sie mir helfen. Ich bin sehr schwach. Ja, ich werde Ihnen helfen. Machen Sie sich da keine Sorgen. Bitte legen Sie sich auf die Liege. Ich werde Sie körperlich untersuchen. Dankeschön. Hat jemand eine andere Frage? Ja, darf Darf ich? ich? Bitte schön. Wie sah Ihr Stuhl aus? Flüssig. Wässrig. Danke. Und welche Antibiotika haben Sie eingenommen? Ich glaube, das war Clindamycin. Ja, okay. Vielen. Haben Sie vor oder nach dem Essen Bauchkrämpfe? Ich habe immer Bauchkrämpfe die ganze Zeit. Ganze Zeit. Hallo, haben Sie auch noch Auswurf oder etwas? Nein. Keine Lungensymptome, ja? Nein. Keine was? Keine Lungenbeschwerden Keine atmen. Lungenbeschwerden, nein. Haben Sie rohes Fleisch, Mayonnaise, Eier ja, gegessen? Rohes Fleisch nicht, aber Eier, Mayonnaise esse ich gerne, ja. Aber das ist nichts Besonderes, esse ich immer. Immer, ja, okay. Entschuldigung, wie viele Mal haben Sie die Fieber gemessen? Ich habe gestern und vorgestern gemessen. Gestern. Bin bereit. Bitte schön. Ja, guten Tag, Herr Oberarzt. Guten Tag. Ich habe heute einen neuen Patienten aufgenommen und möchte ihn Ihnen vorstellen. Hatten Sie kurz Zeit für mich? Bitte schön. Ja, danke. Unser Patient heißt Peter Schmidt. Er ist 71 Jahre alt, 1,80 Meter groß und wiegt 80 Kilogramm schwer. Herr Schmidt stellte sich heute aufgrund seit 3 Tagen bestehende, persistierende, progredierende Diarrhö bei uns vor. Nach Angaben des Patienten ist Diarrhö, nein, nach Angaben des Patienten geht der Patient 7 bis 8 Mal auf die Toilette. Außerdem klagte der Patient über Fieber mit 38 Grad, Vertigo und Nausea. Der Patient teilt mit, dass er unter Bauchschmerzen leidet. Die Schmerzen sind im ganz Unterbauch, im ganz Unterbauch. Die Schmerzintensität wurde vom Patienten 5 bis 6 von 10 auf der Schmerzskala bewertet. Der Patient gab an, dass die Diarrhö wasserig und überriechend ist. Ja. Nach Angaben des Patienten wurde bei dem Patienten vor 2 Wochen gegen Bronchitis eine antibiotische Therapie durchgeführt im Krankenhaus. Durchgeführt. Die Fragen nach Hämatemes, Melena und ja, eine bestimmte Auslöser wurden verneint. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Inappetenz. In Bezug auf Vorerkrankungen leidet der Patient seit 20 Jahren an arterieller Hypertonie, seit 10 Jahren an Gonarthrose. Bei den Patienten wurde in seiner Kindheit eine Appendektomie durchgeführt. Bezugs der Medikation nimmt er Amlodipin 5 Milligramm morgens und abends, Ibuprofen 400 Milligramm morgens und abends sowie Pantoprazol 20 Milligramm morgens ein. Bei den Patienten sind keine Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt. Warum nimmt der Patient Pantoprazol ein? Warum nehmen Ja, warum? wegen Magenschutz? Ja, der Patient nimmt mehrmals Okay. Analgetikum Okay. Ibuprofen ein. Okay, deswegen. Deswegen, ja, deswegen nimmt der Patient diese Medikamente. Die Nikotinkonsum, Alkoholkonsum und Drogenkonsum wurden verneint. Eltern vom Patienten sind gesund. Er ist ein Einzelkind. Die Eltern Nicht sind gesund. beide Eltern sind gesund. Leben die noch? Ja, ich weiß nicht. Ich habe diese Frage nicht gestellt. Ja, das Okay. ist eine gute Frage. Bei der Wahrscheinlich sind die schon gestorben. Wahrscheinlich. ja, richtig. Ich werde diese Fragen bei der Untersuchung nachholen. Herr Schmidt verheiratet. Herr Schmidt ist verheiratet und hat drei gesunde Kinder. Zurzeit ist er Rentner, aber früher hat er als Altenpflege gearbeitet. Die Reiseanamnese ist unauffällig. Er ist vollständig geimpft. Er geht spazieren. Herr Oberst, die anamnestischen War er Angaben. schon beim Hausarzt gewesen? Entschuldigung, wie bitte? War er wegen den Beschwerden schon bei seinem Hausarzt gewesen? Nein, Herr Schmidt hat im Laufe der Zeit nicht andere Hausarzt aufgesucht. Okay. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine akute Gastroenteritis hin, da der Patient typische Symptome aufweist, zum Beispiel mehrere Diarrhö und Fieber und diffüse Bauchschmerzen. Als Differentialdiagnosen kommen in chronische entzündliche Darmerkrankung Ist wie in dem Alter aber selten, ne? 71 Jahre alt, ne? Selten. Gar nicht. ja, richtig. Okay. Und eine Divertikulitis als Ja, kann Differentialdiagnose kommen. sein, aber die Vertiklitis macht normalerweise nicht diese hohen Durchfälle, ne? Gastroenteritis war richtig oder Enteritis war richtig, denke ich, aber was für ein Enteritis könnte es sein? Ganz typisch. In diesem Fall. Ja, in diesem Fall. Ja, vor 2 Wochen hat der Patient eine Antibiotikum Richtig, ganz genau. verabreicht oder nein. Er hat erhalten, eine antibiotische Therapie erhalten. Ja, erhalten. Deswegen können wir eine yok, Nebenwirkung von antibiotische sagen. Keine Nebenwirkung, nicht eine Nebenwirkung, aber eine eine sogenannte antibiotika-assoziierte Enteritis gibt es in Deutschland sehr oft, muss man sagen, bei älteren Patienten. Wie nennt man diese Enteritis? Sie hat einen bestimmten Namen. Übelriechende Durchfälle, häufige, hohes Alter, nach Antibiotikagabe. Wie nennt man diese? Eine pseudomembranöse Colitis, ne? Beziehungsweise Clostridien Enteritis durch Clostridien verursacht. Kennen Sie das? Meinen Sie als Erreger? Richtig. Ja, Clostridium difficile, Ne? ja, ich weiß. Clostridium difficile beziehungsweise das Clostridium difficile Toxin. Richtig, kennen Sie, ne? Na, ganz typisch. Hohes Alter, Krankenhausaufenthalt, Antibiotikum, ne? Hat sogar Pantoprazol, Clindamycin bekommen. Das sind alles so Faktoren, die für eine Clostridienenteritis sprechen. Ja, vielen Dank, Herr Abbas, für diese Informationen. Was machen wir denn mit dem Patienten zur Diagnostik? Ja, zunächst würde ich bei den Patienten die Vitalparameter kontrollieren und eine körperliche Untersuchung durchführen. Bei der körperlichen Untersuchung würde ich zunächst die Haut vom Patienten inspizieren. Und außerdem würde ich bei der körperlichen Untersuchung, ob Abwehrspannung, Druckdolenz, Loslassschmerz oder Organomegalie vorliegen. Richtig. Nach der körperlichen Untersuchung würde ich eine Labor-Untersuchung durchführen und Blutbild, Entzündungsparameter, CRP, Nieren- und Leberwerte Stuhlprobe. Elektrolyte nicht vergessen, ne? Ganz Ja, wichtig. Stuhl. Der Ja, Patient hat Stuhlprobe. Durchfall, er verliert viele Salze, ne? Das ist ganz wichtig. Elektrolyten bestimmen lassen. Nach der Laboruntersuchung würde ich eine Abdomensonografie durchführen, Richtig. um die inneren Organe beurteilen, Ja. Was noch? zu beurteilen. Ja, natürlich würde ich eine digitale rektale Untersuchung durchführen. Haben Sie das immer, wenn jemand Durchfall hat? Entschuldigung, bitte. Machen Sie das immer, wenn jemand Durchfall hat? Oder warum machen Sie das? Ja, der Patient ist alt und ja, Ja, kann man machen, ist okay. Okay, ne? Wenn man die Differentialdiagnose stenosierender Tumor hat, stenosierender Darmtumor, der auch Durchfall machen kann man machen, ja. Okay. Welche Diagnostik machen Sie noch? Der Durchfall. Partial. Ich würde komputerisierte Tomographie des Nein, er hat Abdomens. Durchfall. Durchfall. Ah, Durchfall. Was machen Sie? Ich habe Stuhlprobetest bestimmen lassen. Genau, eine Stuhlprobe, genau. Aha. Ja, und was lassen Sie kontrollieren in der Stuhlprobe? Ja, bei der Stuhlprobe kontrolliere ich Erreger Erreger, ganz genau. und Blut Auch, was noch? Sie können auch Entzündungsparameter messen. Meinen Sie Leukozyten? Calprotectin. Calprotectin gibt es. Das ist ein Marker, der im Darm produziert wird, ob eine Entzündung vorliegt oder nicht. Können Sie nochmal nachlesen. Calprotectin. Aber Sie lassen natürlich auch Clostridien bestimmen, weil Sie haben den Verdacht auf eine Clostridieninterritis. Ja, bei der Stuhlprobe können wir die Erreger feststellen. Genau. Und was machen Sie therapeutisch bei den Patienten? Ja, Herr Oberert, sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich den Patienten stationär aufnehmen Die und Stuhlprobe haben Sie ja noch nicht sofort. Stuhlprobe dauert 2 Tage. Stuhlprobe dauert 2 Tage. Nehmen Sie den Patienten stationär auf oder nicht? ja, der Patient hat viel mehrere Diarrhoe, Richtig. deswegen verlor hat der Patient mehr oder zu viel Flüssigkeit verloren. Genau, was müssen Sie denn machen? Ja, deswegen würde ich dem Patienten ausreichende Flüssigkeit oder massive Flüssigkeit verabreichen. Wie denn? Trinken oder intravenös? Nein, einen venösen Zugang legen. Dabei würde ich ein Antipyretikum Ja. und Antiemetikum Ja. und gegen Klebsiella, ich bin nicht sicher, aber eine Antibiotikum verabreichen. Nimmt kein Antibiotikum mehr ein seit 10 Tagen. Er nimmt kein Antibiotikum mehr ein. Aber würden Sie jetzt schon Antibiotikum geben, ohne zu wissen, was er hat? Ja, deswegen würde ich eine antibiotische Kultur. Ja, genau, haben Sie ja gemacht. Stuhlprobe haben Sie ja gemacht. Aber dauert 2 Tage. Sie wissen es noch nicht. Sie wissen noch nicht, ob er Clostridien hat oder etwas anderes. Ein Antibiotikum jetzt schon geben, würde ich nicht machen. Ich würde wann Antibiotikum geben, wenn Sie das Ergebnis haben, also nach 2 Tagen. Ne? Ja, Aber zunächst bis würde ich. dahin können Sie schon intravenöse Flüssigkeitszugabe geben. Das reicht schon aus. Ne? Und natürlich würde ich Wenn er eine jetzt sehr hohe Senk. Entzündungswerte hat, sehr hohe, dann kann man Antibiotikum überlegen. Ne? Ja, deswegen würde ich eine symptomatische Therapie Richtig. behandeln. So, dann nehmen Sie den Patienten stationär auf. Ne? Ja, natürlich. Was müssen Sie bei dem Patienten aufpassen, wenn Sie den stationär aufnehmen? Er hat Durchfall. Er muss also isoliert werden. Der Ja. Patient muss stationär isoliert werden, allein im Zimmer. Ja, Ganz richtig. Ganz richtig. Und weil wenn Sie nach die Patienten. 2 Tagen das Ergebnis haben mit Clostridienenteritis, ne? Welches Antibiotikum geben Sie dann? Clostridium. Dann geben Sie Ja, wenn Vancomycin. was? Vancomycin. Ja, wenn Okay? wir Erreger feststellen, Wenn wir Verdacht auf Clostridien, also Clostridien Verdacht bestätigt haben, dann ja. ja, können wir Dann bekommt er Vancomycin verabreichen. Vancomycin. Okay? Ja, nach der Akutbehandlung empfehlen wir der Patientin persönliche Hygiene Ernährung, gesunde Ernährung. Das empfehlen wir sowieso. Das hat nichts mit Ernährung zu tun. Clostridien hat nichts mit Ernährung zu tun. Hat mit Antibiotika zu tun. Ja, die Okay? und ausreichende Flüssigkeit trinken. Clostridien wird mit Antibiotika behandelt. Ja, ich verstehe Sie. Okay. Also Patienten stationär aufnehmen, Flüssigkeit geben, Blutwerte kontrollieren, Stuhlprobe kontrollieren. Wenn die Stuhlprobe positiv auf Clostridien ist, Antibiotikum geben. Ja, als Antibiotikum würden wir Vancomycin Ganz genau. Wir geben verabreichen. Vancomycin für mindestens 10 Tage. Okay? Okay. Gibt es Fragen? Muss von Kommission im Krankenhaus weitergeben? IV Ja, oder ja, seit ja, 3 Tagen? ja, ja. Welche Oral, Lebensmittel? nicht IV, oral. Ah, oral. Okay. Gibt es, man, Arzt, muss Arzt Leberwerte oder Nierenwerte Natürlich, kontrollieren natürlich, gleichzeitig Vancomycin? natürlich. Wir machen ja Welche Werte? Blutabnahmen, ne? Genau, natürlich. Welche Leber oder Niere? Die beiden. Beide Werte, beide Werte. Und normalerweise vielleicht falsch weiß ich. Normalerweise nach dem Antibiotikum nutzen warten wir Diarrhoe ungefähr innerhalb 3 Tagen. Ja. Aber dieser Mann ungefähr vor 2 Wochen Antibiotikum nutzen, aber nicht innerhalb 3 Tagen hatte er Durchfall. Ja, Sie haben Letzte. recht. Normalerweise ist das früher, haben Sie recht, innerhalb von 3 bis 5 Tagen. Aber dieser Patient hat das später bekommen. Man muss also dran denken. Ja? Okay. Wie kann man zum Beispiel Vibrio Cholera ausschließen? Können Sie auch Stuhlprobe machen? Nur Stuhlprobe. Okay. Aber Cholera ist sehr selten in Deutschland. Türkei vielleicht, Ja. aber nicht hier. Oder und vielleicht mehr erhöhte Fieber mit Cholera, oder? Ich bin Cholera nicht ist sicher. selten in Deutschland. Der war nicht im Ausland gewesen. Ne? Also woher soll er Cholera bekommen? Es gibt keine erhöhte Infektionszahlen hier in Deutschland. Okay. Aber wahrscheinlich ist Clostridium. Er kann auch Salmonellen haben, Salmonellen zum Beispiel. Ja. Ja? Aber das macht nicht Ohne diese Blut. hohe Durchfallrate und auch nicht diese Beschwerden. Ne? Okay. Und ist es hilfreich, das Probiotikum Vielleicht, anfangen vielleicht, oral? vielleicht, vielleicht, Vielleicht. Okay. Danke. vielleicht. Entschuldigung, erwarten Also wir die. die Diagnose ist Clostridienenteritis oder pseudomembranöse Colitis, damit Sie Bescheid wissen. Ja? Richtig. Normalerweise erwarten wir die Fieber beim die Cholesterin, die Pseudomembranous Colitis. Ich habe Sie nicht verstanden. Nochmal. Normalerweise erwarten wir Fieber beim die Cholesterin, Pseudomembranous Colitis. Ist das Ja, normal? haben die oft erhöhte Temperaturen, ja. Dankeschön. Wegen Dehydratation vielleicht, ja. Bitte? Fieber. Aufgrund Fieber vielleicht Dehydratation auch kann sein. Natürlich, ganz genau. Richtig. Und wenig trinken, ne? Er ist auch nicht jung. Er ist älter, 71 Jahre alt. Dann vergisst man auch trinken manchmal.